Kundgabe 713. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.12.1938. Licht und Wahrheit. Selig werdet ihr sein, die ihr euch dem Herrn zur Verfügung stellt. Denn es steht geschrieben, dass alle Engel im Himmel dem Herrn dienen und sich die Erde beuget vor ihm und dass im Licht erstrahlet, wer seine Majestät anerkennt und ihm untertan ist, im Himmel und auf Erden. Die Welt kann wohl gewähren irdisches Gut, doch nimmer das Licht der Wahrheit den Erdenkindern zugehen lassen. Denn dies ist allein nur Gott möglich, der die Wahrheit selbst ist. Und der reichste Mensch auf Erden ist arm zu nennen, so er nicht in sich birgt die Wahrheit, die Erkenntnis des Schöpfers und den Glauben an dessen unendliche Liebe. Jedes Erdenkind dagegen unermesslich reich, das diese Güter besitzt, dessen Herz voll ist von der Liebe zum Heiland und in dem das Sehnen ist nach immer tieferer Erkenntnis. Alles Irdische muss wertlos erscheinen angesichts des höchsten Gottesgeschenkes, der Wahrheit aus Gott. Und wer dazu verhilft und seine Hand bietet, wer durch seinen Willen der Menschheit die Wahrheit zugänglich macht, ist ein wahrer Jünger des Herrn, ein Dienender auf Erden und ein Verbreiter der Gotteslehre nach dem Willen des Herrn. Die Stunde der Erlösung ist ihm nahe. Alle Erdenschwere wird von ihm fallen, und wo er glaube zu dienen, wird er herrschen. Denn die Wahrheit wird sich den Weg bahnen. Sie wird erkannt und begehrt werden. Sie wird unsagbar wohltätig das Gemüt des Menschen berühren, wonach Wahrheit verlangt und gestrebt wird. Wo eine Seele im Licht der Wahrheit steht, wird sie die Lüge verabscheuen. Sie wird die ganze Welt durcheilen und immer an der Wahrheit haften bleiben, denn sie lässet nimmer von sich, wovon sie Besitz ergriffen hat. Suchet der Seele die Wahrheit zu nehmen, so sie einmal erkannt hat, so gibt sie den Kampf auf und verfällt der Finsternis. Doch dieses zu verhüten ist des Herrn Sorge. Er verlässet seine Kinder nicht und lässt das Licht leuchtend strahlen, auf dass die Wahrheit sich Bahn breche und der Seele Beistand gewährt wird. Und so sind des Herrn Diener in emsiger Tätigkeit. Noch fassen die Menschen das Wunder göttlicher Liebe nicht. Sie stellen ihm noch eine leise Abwehr entgegen und werden doch von der Gewalt der Liebe erfasst. Alles, was Wahrheit ist, muss sich wieder in der Liebe äußern. Was von Gott als der Liebe selbst ausgeht, muss unweigerlich auch wieder zur Liebe führen. Es muss sich zu voller Tätigkeit entwickeln, was in der Liebe seinen Ursprung hat. Und demnach wieder Liebe nach sich ziehen. Und so wird auch die reine Wahrheit immer lebenerweckend und lebenbejahend sein. Denn wer recht erkannt hat, sieht in der rechten Erfüllung des Lebens nun erst den wahren Zweck und muss so nach sich bejahend zum Leben einstellen. Was so viel sagen will, dass der Mensch mit der Erkenntnis, mit dem rechten Gottbewusstsein, das Leben nicht von der negativen Seite betrachten kann, sondern froh und heiter sich der göttlichen Macht hingibt, immer mit dem gläubigen Vertrauen, weise und recht gelenkt zu werden und somit auch mit göttlicher Kraft ausgerüstet zu sein gegen alles feindliche Wirken. Wie sich diese Kraft äußert, können die Menschen oft nicht erfassen, doch der Glaube daran lässt ihnen solche unvermindert zugehen. Denn wer die Liebe hat, ist in der Wahrheit. Und wer im Glauben ist, der hat die Kraft, die Wahrheit zu erkennen und in der Liebe zu leben. Amen.